Drei Fragen. Und die gehen heute an die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Was können wir wissen? Zunächst mal können wir wohl wissen, wie abhängig unser Wissen von den Bedingungen ist, mit denen wir es erwerben. Das sind wissenschaftstheoretische Bedingungen, das sind Aufnahmen unseres Erkenntnisapparats, das sind biografische Bedingungen und so weiter, Perspektivitäten, aus denen wir leben. Das heißt, ich glaube, damit kann man ziemlich sicher erstmal weiterkommen. Wissen ist immer relational. Es ist nicht unwichtig, es ist nicht völlig untauglich, aber es ist immer rückzubeziehen auf die Voraussetzungen, in denen es erworben ist. Und damit kommen wir schon einen Schritt weiter. Und dann können wir pragmatisch versuchen, mit anderen Wissen auszutauschen. Was sollen wir tun? Prinzipiell unserem Gewissen folgen, uns darum bemühen, dass das Gewissen gut informiert ist. Das heißt, gut über die Sachverhalte, über die wir urteilen wollen, um dann zu handeln, ganz gut Bescheid wissen, aber auch, dass wir uns informieren über die Grundsätze, nach denen wir handeln sollen, die ethischen Grundsätze, die moralischen. Und das einigermaßen zusammenzubringen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir dann im konkreten Fall etwas tun können, was eben unserem Gewissen entspricht. Und für mich heißt das inhaltlich etwas tun, das Menschen unversehrt macht, dass Menschen in ihrer Würde achtet, dass Menschen die Möglichkeit gibt, frei zu leben und Gerechtigkeit zu leben. Diese Maßstäbe sind für mich ziemlich sicher. Muss man immer konkret anwenden und interpretieren, aber so können wir handeln. Worüber sollen wir streiten? Über alles, was vom Inhalt her Streit erfordert. Es gibt etwa im politischen Bereich kaum etwas, was nicht strittig ist, und zwar wegen der verschiedenen Voraussetzungen, die in so ein Handeln oder Position eingehen. Einmal der faktischen Einschätzung, dann auch der grundsätzlichen Ausrichtung. Vor allen Dingen auch der Vermutung, wie denn bestimmte Entscheidungen zukünftig wirken. Da ja die Wirkung nie von mir als entscheidender Person abhängt in erster Linie, sondern von dem, was dann daraus wird. Und wir das nicht wissen, wie die anderen Menschen damit umgehen, ist so eine Folge immer sehr unklar. Und darüber muss man sich klar sein. Aber ich glaube, dass man, wenn man sich das klar macht, auch durchaus zuversichtlich und mit einem gewissen Mut daran gehen kann.